Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo, willkommen zu Mondsteinflug, dem besten deutschen Sailor Moon Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr bei unserer ersten Episode reinhört. Es begrüßen euch Mesolith, das bin ich, Meso. Hier ist dann Rusty, ich bin der Co-Host und außerdem noch der Editor von diesem Podcast. Ja. Und wir haben einen super Gast heute. Wer auf Tumblr ist, kennt sie wahrscheinlich. Es ist Flora Won. Hallo Flora. Hi. Ja, super. Ja, und weil es das erste Mal ist, müssen wir uns alle vorstellen. Deswegen würde ich sagen, dass jeder ein bisschen erzählt. Also Rusty, wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Naja, bei mir hat es so, glaube ich, mit 7 oder 8 Jahren angefangen. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ich weiß, dass ich, glaube ich, relativ früh angefangen habe, die ganzen Comics zu lesen, die den Anime nachgestellt haben oder nachgezeichnet haben. Und dann habe ich die ständig mitgehen lassen. Von mir? Und ich weiß noch, dass ich einiges an Folgen geschaut habe irgendwann. Später habe ich dann noch angefangen, die Mangas zu lesen. Ich glaube, ich bin fast durch mit den Mangas. Ich habe bloß, glaube ich, das ganze Ende von Galaxia nicht gelesen. Und ich kriege natürlich hier ein bisschen was über das Fandom mit, wenn meine Mutter irgendwas raussucht oder auf Tumblr ist, kriege ich da schon irgendwo noch einiges mit. Okay, Flora, wie bist du zu Sailor Moon gekommen? Bei mir war das ganz klassisch. Grundschule, nicht direkt, als es rauskam. Ich war nicht beim ersten Run, sondern ich war beim zweiten RTL2 Run dabei. Mhm. Grundschule und dann später, ich bin halt dran geblieben. Meine beste Freundin hat es auch gelesen. Wir hatten dann die Mangas alle. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine beste Freundin und ich, wir haben uns über Sailor Moon befreundet überhaupt. Mhm. Und wir hatten dann immer so Spieldates, wo wir dann eigentlich raus auf den Spielplatz sollten und dann aber in ihrem Zimmer saßen und beide in verschiedenen Ecken saßen und diesen Manga gelesen haben. und dann irgendwann bei geblieben. Es hat halt in mir relativ viel angesprochen, glaube ich. Also alleine das war für mich ganz neu als kleines Mädchen, weibliche Charaktere in Actionfiguren zu sehen. Und das hat, glaube ich, mit mir auch relativ viel gemacht. Ich merke da auch, dass da sehr viel bei mir hängen geblieben ist. Mhm. Und ansonsten, das ist bei mir so phasenweise. Das ist immer nichts, was so komplett weggeht. Aber natürlich als so mitten Teenie, 14, 15, hatte ich dann phasenweise, wo ich überhaupt mich gar nicht mit Sailor Moon befasst hatte und wo das so ein bisschen eingeschlafen war. Ja. Und dann jedes Mal, wenn dann auch so Fanfiction-Phasen wieder kommen, wo ich wieder viel gelesen habe, dann ist es wieder wachgerufen. Dann natürlich jedes Mal, wenn das Fandom auch wieder aufgewacht ist, bin ich gefühlt auch wieder mit aufgewacht, was das angeht. Ja. Aber ja, so lief das bei mir. Okay, danke. Und kurz zu mir, ich bin ein bisschen untypisch. Ich war 25, als Sailor Moon angefangen hat, in Deutschland zu laufen und war einfach so an einem Lebensabschnitt, wo viel Neues angefangen hat. Ich bin an die Uni gekommen, ich hatte plötzlich viel Zeit, um zu lesen und ich war neugierig auf neue Sachen. Und davor hätte ich nicht unbedingt zum Manga-Anime gefunden. Aber jetzt auf einmal war die richtige Zeit und dann habe ich diese Magazine gekauft und dann habe ich festgestellt, oh, das läuft ja auch im Fernsehen. Und das hat irgendwie geklickt, die Anime-Serie, weil ich es abends geschaut habe zur Entspannung, das wurde ein Ritual. Kaputt nach Hause kommen, den Kopf leer gedacht und dann einfach Sailor Moon. Und wir hatten damals einen Witz untereinander, wo es hieß, Ich entspanne mich mit Sailor Moon, die anderen kiffen. Was tötet mehr Gehirnzellen? Was macht stärker abhängig? Und ich bin immer noch bei Sailor Moon dabei. Also da kann ich schon sagen, mit den Gehirnzellen, da weiß ich nicht genau. Ja, das könnte, wie schief das gegangen ist. Aber ja, für mich war es einfach, ich war ja kein Mädchen mehr. Ich habe jetzt auch nicht unbedingt nach Mädchensachen gesucht, aber die ersten zwei Hefte, eigentlich schon das allererste Heft, war, man erwartet eigentlich, wenn so ein schüchternes Mädchen wie Ami eingeführt wird oder so ein Mädchen wie Usagi, man zieht schon den Kopf ein und erwartet, dass jetzt irgendwas Furchtbares kommt. Und Sailor Moon ist einfach eine Serie, wo das nicht kommt. Bei allem, was man einem an Sailor Moon gefällt oder nicht, ich finde es einfach klasse, so viele Mädels zu haben und sie werden alle ernst genommen. Und keine von ihnen wird jetzt versenkt, um irgendwie Männer besser aussehen zu lassen oder auf keiner muss rumgehackt werden aus irgendwelchen Gründen. Und das war einfach so ein Aufatmen. Und das hatte ich vorher nicht gekannt und ehrlich gesagt auch seither nicht so oft gesehen. Ich denke, es gefällt mir immer noch, weil ich noch nichts wirklich Besseres in der Form gefunden habe. Mhm. Und das ist ja auch Usagi. Entschuldigung. Ja, nein. Das ist ja auch Usagi als Charakter. Das ist ja wirklich auch irgendwie das Schöne daran, dass sie ja auch nicht perfekt ist und sie nie perfekt sein sollte. Du hast halt diese Leading Lady. Es wird sehr gerne oftmals mit diesem Mary Sue-Trope verglichen, was ich eigentlich überhaupt gar nicht mag. Denn ich finde, sie ist überhaupt keine Mary Sue. Aber es ist einfach, weil sie einfach ganz normal ist. Sie ist irgendwie wir, ne? Sie ist schlimmer als wir. Sie ist diejenige, die wirklich nichts irgendwie auf die Reihe bekommt, aber das Herz an der richtigen Stelle hat und dass das eben reicht und dass du eben damit auch die Welt retten kannst. Und ich finde, das ist auch heute noch extrem relevant. Ja. Weil, man, was ist das, was fehlt? Ist die Empathie. Ist die Einfluss, sie ist so emotional und das hat anderen. Mir gefallen. Genau. Ja. Genau. Und das ist und also sie steht einfach dazu, wie sie ist. Und die Serie steht auch zu ihr, wie sie ist. Ja. Was wir vielleicht vergessen haben zu erwähnen, ist das Thema von diesem Podcast überhaupt. Haben wir das gesagt? Ja. Also, wie ihr vielleicht inzwischen festgestellt habt, es geht darum, warum sind wir heute noch an Sailor Moon interessiert? Warum schreiben wir, lesen wir immer noch Fanfiction, warum schauen wir uns die Serien nochmal an oder da schauen PGSM an oder sonstiges. Ja, guter Einwand. Ja, erste Folge, das hat noch so, da rumpelt noch hier und da ein bisschen was, damit leben wir jetzt einfach. Sorry, liebe Zuhörer. Ja, und bei mir hat Sailor Moon gerade in der ersten Phase, wo der Anime neu lief, ich mochte auch das Merch. Es war bezahlbar, ich hatte ein bisschen Geld auf der Kralle, damals habe ich einen Job gehabt, der diese Uni-Sache finanziert hat und da blieb auch noch genug übrig für ein bisschen Sailor Moon. Aber ich hatte die Hefte gekauft, die Sonderhefte gekauft, ich habe nichts Teures gekauft, aber ich habe aus der Zeit noch, das ist mir irgendwie, ja, da habe ich doch einiges. Und dann hatte ich schon eine Pause, ich wusste, dass es an mehr Sailor Moon gibt. Also als der Anime vorbei war, musste ich den Anime haben. Der hat mich vorher nicht so gereizt, aber dann hatte ich ja plötzlich keinen Sailor Moon mehr. Dann musste ich den haben, damit ich einfach mehr Sailor Moon wieder hatte. Und danach habe ich aber schon ein paar Jahre pausiert. Und dann habe ich einen Rechner bekommen, der schnell genug war, um Videos wirklich online zu schauen. Und dann habe ich sehr, sehr schnell geschaut, was ist mit diesem Live-Action Sailor Moon? Und das hat mich dann wirklich voll erwischt. Ich liebe es. Ich liebe es so sehr. PGSM ist so schön. Und das hat eben, ich hatte vorher auch mal ein Interesse an Japan. Ich hatte vorher auch mal Interesse an Japanisch als Sprache. Ich hatte natürlich das Sailor Moon Interesse. Das hat viele Dinge zusammengebracht. Dadurch bin ich auch dann mehr wieder ins Fandom online gegangen. Dann hatte ich plötzlich Leute gefunden, Sachen gefunden, Comics gefunden, Fanart. Irgendwann war ich auf Tumblr gelandet. Und dann, 2 oder 3 Jahre später, sind wir ganz zufällig in unsere erste Convention reingestolpert, ungeplant, einfach weil wir an dem Tag in der Stadt waren und gesehen haben, oh, es gibt, oder 2 Tage vorher erfahren haben, da gibt's ja sowas. Und dann sind wir da natürlich hin. Und das hat bis heute gehalten. Das Online-Fandom und Convention. Und das war so meine, das ist so meine aktuelle. Ja. Also mir war es also ein bisschen, ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich hatte so Phasen immer wieder. Also in meiner allerersten Phase, wenn du gerade sagst, in dem neuen Computer, das gab es bei mir auch. Das war einfach der Computer von meinem Vater, der erste, den wir hatten jemals. Das war halt genau die Zeit, ne, in den 90ern, wo das ja. schon anfing. So alt sind wir schon. Ja. Dass ich dann am Internet saß und dann alle alten Seiten, die es gab, und dann die Bilder gespeichert und ausgedruckt hat. Dann habe ich ordnerweise Bilder im Internet von durch diesen Fangalerien. Ich habe sie abgezeichnet damals. Vom Bildschirm, die habe ich auch noch. Genau. Ja. Und unfassbar viel. Ich weiß, dann hatte ich irgendwann ein halbes Jahr lang Internetverbot, weil dann irgendwann die Rechnung kam und du dich mit dem Modem richtig. Dieses furchtbar teuer wurde, dann kleines Kind alleine im Internet gelassen. habe ich noch riesen Ärger zu bekommen. Und die Hefte, die hatte ich auch, die von denen du gesprochen hattest, diese Comic-Hefte, die einfach die abgedruckte Anime-Serie waren, wo dann noch dann kleine Extras dann dabei waren und ein Poster in der Mitte, da hatte ich auch ganz viele. Und mit meinem gesamten Taschengeld bin ich immer in die zwei Comic-Läden, die es in Köln gab, zu der Zeit hingerannt und habe alles gekauft, was ich von meinem Taschengeld kaufen konnte. Ja. Und hatte dann irgendwann eine riesige Sammlung, die ich dann als erste Sailor Moon Phase dann irgendwann vorbei kam, die hatte sich dann abgewechselt so mit meiner Buffy Phase und dann war ich der Meinung, okay, das brauche ich jetzt alles nicht mehr und dann ist das alles, mein Vater hat das alles eingepackt und weggepackt und verkauft und viele Sachen, ich merke jetzt wieder, wie ich vielen von den Sachen noch hinterherlaufe und jetzt teuer wieder nachkaufe. Ich verstehe es, aber es tut weh zu hören, Genau, was man als Kind immer so denkt, ne, denn es ist jetzt vorbei und plötzlich irgendwann kommt halt wieder, weil es hat einen halt doch geprägt und das ist halt, glaube ich, dieses, es hat einen halt doch geprägt, ist das, wo ich auch immer wieder heute versteht man das auch mehr, als man das vor 20 Jahren verstanden hat. Genau, absolut. Deswegen, also ich schreibe schon relativ lange Fanfiction, auch mit vielen Pausen, aber jetzt seit vorletztem Jahr zum ersten Mal Sailor Moon Fan. Vorher war es immer was anderes und ist dann plötzlich explodiert. Ja. Also es war im Endeffekt, springt es bei mir dann die neueste, ich würde sagen so die dritte Sailor Moon Phase für mich in meinem Leben, fing mit Crystal an. Ich habe Crystal gesehen, ich habe im Web gebrowst, habe die Ankündigung für Crystal gesehen und habe halt immer mal wieder sporadisch geguckt, ob es denn jetzt existiert. Und dann existierte es plötzlich, das fing ja dann um die 2014 wieder an, und es war jetzt dann in der ersten Staffel, beziehungsweise im ersten Arc von Sailor Moon Crystal, dass mein Mann und ich auch in Japan waren und wir haben dann quasi live in Japan mitbekommen, wie das wieder hochgebrodelt ist und wie dann plötzlich die ganzen Merchandise-Artikel wieder irgendwo überall waren und es in aller Munde war und man das auch in ganz vielen YouTube-Vlogs dann eben mit Live-Reactions irgendwie nachverfolgen konnte. Die ich auch alle abonniert hatte und alle gesehen habe, und dann war es wieder, dann hat es wieder gebrannt. Ja. Und dann habe ich halt, dann lief Sailor Moon Crystal so relativ aus, weil dann gab es ja auch wieder lange Pausen, dann kam Infinity. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt brauche ich wieder mehr und habe wieder ganz viel gelesen. Und dann habe ich halt. Ja, man kommt immer wieder zurück. Ja. Genau. Genau. Und dann habe ich halt eine Wunder. Ja, total. Eine wunderschöne Fanfiction gelesen von Antigone 2, die mich total inspiriert hat. Und daraufhin habe ich ein Buch geschrieben, das kann man nicht mehr Fanfiction nennen. Das ist ungefähr so viel wie der dritte Teil von Harry Potter gewesen. Okay, aber wir kommen, dafür nehmen wir uns viel Zeit, dafür, wie man die Liebe zu Sailor Moon nachher auch lebt oder wie man plötzlich aktiv wird, wie man vom Konsumieren zum aktiven Fan wird. Ja. Dafür nehmen wir uns viel Zeit. Das ist halt genau das, warum es gerade bei mir bleibt, einfach, weil ich das Gefühl habe, mich auch darüber ausdrücken zu können. Genau. Und das ist, denke ich, auch das, was wir am meisten reden werden. Weil, klar, man kann immer wieder die Episoden schauen und das ist auch klasse, aber was einen persönlich reinzieht und was, wo man immer wieder zurückkommt. Und ja. Okay, ich würde noch ein paar Aufwärmfragen machen, bevor wir so richtig reingehen. Mhm. Ich frage nochmal Rusty, Lieblingscharaktere? Puh, das ist ziemlich schwer, weil ich bin, hab nicht so nicht so viel gesehen wie ihr. Und ich könnte es auch jetzt nicht begrenzen. Ich glaube, ich in PGSM ist es, glaube ich, sogar Zoe Saito, weil er ständig alle anderen nervt. Und das ist immer ganz witzig, wie alle anderen steht ja. Schon nicht austicken, wenn er so mit seinem, ihr müsst euch an den Prinzen erinnern, nervt. Das war dann immer ganz amüsant. Aber wenn das jetzt im Anime oder im Manga ist, du musst keine Lieblingsfiguren haben. Das ich, da hab du ich kannst auch alle mögen. Da mag ich eigentlich. Da habe ich nicht wirklich Lieblingscharaktere eigentlich. Ja. Also das ist dann wirklich sehr schwer einzugrenzen. Okay. Weil alle sind. Die meisten Charaktere sind. Haben irgendwas, weshalb man sie mag oder feiert oder sonst. Irgendwie gut findet, deswegen es ist extrem schwer. Ja, das stimmt. Bei mir war es damals immer die als nächste neu dazu kam, war in dem Moment meine Lieblings-Senshi. Also Ami war gut, weil ich einfach noch nie einen nerdigen Mädchencharakter oder einen schlauen Mädchencharakter auf diese Art gesehen hatte. Ich habe normal nicht den scheuen Charakter als Lieblingscharakter, aber ich war einfach so geplättet von dieser neuen für Art Charakter und da kam Rey und dann war natürlich Rey sofort mein Lieblingscharakter und dann kam Marco und dann habe ich Marco geliebt und dann habe ich natürlich alle geliebt und so ging das weiter. Minako ist nicht mein Lieblingscharakter, aber das liegt einfach am Anime, da kannte ich die Sailor V-Romane noch nicht, die Sailor V-Manga noch nicht und die Sailor Mew noch nicht. Jeder Charakter ist in einer anderen Form von Sailor Moon toll. Rei ist immer toll, okay. Haruka ist eine ganz, ganz wichtige Figur für mich. Aber sie sind alle toll. Die Autos sind auch toll, weil sie mir im Alter näher stehen, weil sie eben nicht 15-jährige Kinder sind, sondern ihre Themen sind Partnerschaft, Familie, Verantwortung, Kindererziehung. Und auf ihnen lastet das auch mehr. Und das mochte ich auch. Und klar, die PGSM Shiteno, die habe ich schon sehr gemocht. Also die mag ich immer noch sehr. Weil sie eben nicht nur so eindimensional sind und weil sie, ja, sie sind klasse. Sie bringen auch diese ganze Hintergrundgeschichte mehr mit. Und das mag ich an dieser ganzen Shiteno-Helios-Endymion-Achse, dass die ganze Erdmythologie mit drin hängt, deswegen mag ich auch Beryl sehr gerne. Das ist einfach Team Terra und das mag ich. Auch egal, wie böse sie sind, aber ich komme von der Erde und das war das Team Erde die längste Zeit. Und naja, ich mochte sehr die deutsche Zeusite. Endlich ein Mädchen, das nicht zu 90% Haut zeigen musste oder nicht diese ganzen femininen Charakterzüge bedienen musste. Sie war super effektiv, sie war super böse und sie war nicht pink und glitzernd. Außer mit den Blütenblättern vielleicht, aber Zeusite ist so spannend. Zeusite war ja auch sehr früh und tolle Haare. Und das war einfach so, dass ich merkte, okay, wir kriegen hier so eine Vielfalt von Frauenfiguren, das merkt man vorher auch, aber jetzt auch bei den Erwachsenen eben, es ist nicht nur irgendjemandes Mama oder die böse Königin der Nacht, sondern da kommt noch mehr. Und als Erwachsener... Das finde ich spannend. Ja. Das finde ich spannend, dass du vor allem gerade, wenn du dann bei Zeusite bleibst. Ja. Weil gerade Zeusite ja, also ich habe mich als Kind immer, als ich erfahren habe, dass Zeusite eigentlich ein Mann ist und die quasi als Frau porträtiert wurde in der deutschen Serie, habe ich mich total aufgeregt. Meine älteren Geschwister sind beide homosexuell und das fand ich total gemein, dass sie das geändert haben. Ich liebe aber ja, du hast beides. Recht, ich liebe beides. Ich mag sie auch im Original als ein Paar von zwei Männern. Das finde ich klasse. Und in der Fanfiction ist Zeus halt auch Wirklich sehr, sehr gut meistens. Aber ich, für mich damals war es das Erste, was ich gesehen habe, zur Sita als Frau. Und das hat mir auch was gegeben. Und da hat es auch genervt, diese Partnerdynamik, wo sie immer das sterbende Blümchen war. Eben, das finde ich aber, ich finde es aber trotzdem, ich finde das mega spannend, wenn du das so sagst. Ja. Weil so habe ich das noch nie gesehen, dass ja, Zeusite einfach tatsächlich, da sie ein Mann ist, in der deutschen Serie einfach keine weibliche Figur war. Ja. Und keine feminine Figur war. Und somit ist sie ironischerweise als weibliche Figur ja sehr, sehr einzigartig. Ja, und, also, und Haruka ja, hat das natürlich noch ein Stück weiter getrieben, weil bei Haruka war es nicht nur so, dass sie einfach die andere Genderrolle genommen hat, sondern Haruka pfeift auf die Genderrollen insgesamt. Ja, genau. Wen interessiert das? Wer braucht das? Niemand. Und das hätte ich als Kind gerne gehabt, so jemand, weil ich habe immer diese duale Natur gehabt, dass ich von anderen Leuten, du kriegst die ganze Diskriminierung als Frau aufgedrückt, du wirst als Frau behandelt. Ich habe mich aber nicht als wirklich Mädchen sehr wohl gefühlt. Mit nichts von diesem ganzen Femininen. Aber heute habe ich diese duale Natur und habe Best of Both Worlds, würde ich sagen. Und deswegen mag ich Haruka, die das auch macht. Die ganz femininen Bösewichte sind wir deswegen auch nicht so geheuer, weil sie, finde ich, sehr viel von diesem negativen Frauenbild haben, was die Senshi an Positivem bringen. Sie sind Mädchen, sie sind sehr mädchenhaft, sie sind tolle Mädchen. Ich liebe es. Ich liebe sie alle. Und ich liebe es nicht, wenn die erwachsenen Frauen dann alle bösartig sind, weil sie auf eine sehr hyperfeminine Art, sage ich mal. Aber dazu kommen wir in einem anderen Podcast, den wir glücklicherweise schon vereinbart haben, weil, liebe Zuhörer, Flora bleibt uns erhalten für eine Reihe von vielen Podcasts, wo wir über Gender, Sexualität, Körperbild und alle diese Dinge ausführlich reden, weil sie, ja, wenn ihr ihren Tumblr kennt, wisst ihr, das sind ihre, ja, willst du es selber kurz sagen? Ja, vor allen Dingen ist es ja einfach, ich beschäftige mich auch beruflich mit dem Thema, da ich einfach auch in der, ich bin Psychologin und arbeite in der Forschung zur Sexualität und sexueller Psychologie und eben auch sexueller Aggression. Deswegen ist es halt auch ein Thema, was mir nahe ist und was ich eben aber auch in der Fanfiction halt auch sehr auslebe. Ja. Ja, und bleibt dran, liebe Zuhörerschaft, da kommt noch was. Da kommt noch mehr. Wir haben auch noch andere tolle Gäste und viele, viele tolle Themen. Wir können heute wirklich nur so ein bisschen einen Überblick geben, was alles geht. Ja. Ich habe noch eine Aufwärmfrage, aber wie man sieht, kommen wir immer auf unsere großen Themen. Nein, dich habe ich noch nicht nach deinen Lieblingscharakteren gefragt, Flora. Ja, das hat sich tatsächlich gedreht. Das war als Kind, war meine Lieblingsfigur immer Hotaru, was daran liegt, dass Hotaru absolut und 100% meine imaginäre Freundin verkörpert hat, die ich hatte, als ich ganz klein war. Ja, ich liebe Hotaru. Ja, deswegen, die habe ich dann auch, das war auch mein erstes und einziges Cosplay, das ich jemals gemacht habe als Kind. Man will ihre Freundin Hotaru sein, ja. Genau. Ja. Und ja, die fand ich immer toll. Ich finde sie auch heute mega spannend. Ich schreibe sie auch sehr gerne, wenn man das Thema einfach so ein bisschen erwachsener macht und dann einfach um sie herum eben diese ganze Mythologie von Tod. Und was ich an ihr so spannend finde, ist einfach, sie ist die Verkörperung des Todes und sie ist der sanfteste Charakter, den wir haben. Ja. Somit ihre Dualität, die finde ich auch schon unfassbar spannend, auch heute noch. Wobei, wenn ich heute drüber gucke, dann ist mein Lieblingscharakter ganz klar Usagi. Ja. Ich mag auch Amy sehr, sehr gerne, aber Usagi ist einfach für mich, weil sie eben so gut ist. Sie ist einfach, sie vergibt und sie ist Liebe, sie ist nett und sie ist Liebe verkörpert. Und das ist einfach, das sind Werte, die sind für mein Leben sehr wichtig. Die sind für meine Arbeit sehr wichtig, diese Akzeptanz, dieses Nichtwertende, dieses Annehmende, Umarmende von allen Menschen. Ja. Und das ist etwas, wo ich auch ganz klar sage, das ist einer der Gründe, warum ich zu Sailor Moon immer wieder zurückkomme in meinem Leben. Mhm. Weil sie einfach Werte vertritt, die ich völlig, die mich geprägt haben. Und wo ich sage, auch da ist Sailor Moon so ein bisschen mit Schuld, dass ich jemand bin. Ja. Ja. Der die Welt umarmen möchte, ne? Also das ist. Ja. Ja, so. Das ist schon so, ja. Und Hotaru ist für mich als Hotaru natürlich einfach süß. Aber als Sailor Saturn ist sie für mich immer so. Das wäre vielleicht, das wird vielleicht noch ein Thema für eine weitere Folge. sie ist so jung. Ja, aber auch das, also wenn man sagt, ich meine, sie ist die Verkörperung des Todes und du hast ein kleines, unschuldiges Mädchen, das an der ganzen Kacke niemals irgendwie was mitgemacht hat. Und es ist nicht der Job von kleinen, unschuldigen Mädchen, diese Dinge zu tun. Aber das ist sowieso nochmal das Altersthema. Mit den ganzen 15-Jährigen kann ich von Coming of Age reden. Mit 15 hat man einen anderen Blick auf die Welt. Aber Chibimon und Sailor Saturn, einerseits, ich liebe Sailor Saturn, andererseits, warum ist die so jung? Ich habe da immer, habe ich die meisten gespaltenen Gefühle. Also ich finde, was ich zum Beispiel auch spannend finde, ist, sie ist ja, und das wird immer schön gemacht, sie ist ein junger Charakter. Mhm. Sie war schon tot, sie ist quasi von den Toten zurückgekommen, sie ist ja in S ist sie ein Cyborg. Mhm. Ja. Aber sie ist eine alte Seele, irgendwie, wenn man an sowas glaubt. Und deswegen, sie wird ja auch, sie gehört zu den Outers und das sind die Erwachsenen, das ist die Verantwortung, ne, wie du selber gesagt hattest. Ja. Sie ist viel, viel jünger als die anderen Senshi, die ja die kindlichen sind. Aber sie benimmt sich nicht wie jemand, der sehr jung ist. Das stimmt schon. Du hast Ceramiu nicht gesehen, aber da gibt es auch Hotarus, die sehr bestimmend und sehr autonom sind und sehr wissen, was sie wollen. Ja, also deswegen. Und es ist natürlich auch, ich habe Sailor Moon mit meinen Kindern geguckt, die mögen natürlich die Kindercharaktere. Die mögen auch Sailor Luna in PGSM, die lieben bis zu einem gewissen Grad Chibiusa und natürlich Hotaru, klar. Das auch war eine Serie für Kinder. Auch wenn Chibiusa manchmal ziemlich nervig ist. Ja. Sagen sogar Leute, die es als sehr junge Kinder gesehen haben. Ich weiß nicht, was ich damals gedacht habe, aber momentan finde ich es manchmal ziemlich nervig. Ja, das ist der Humor bei Sailor Moon, dass man die schrecklichen Eigenschaften von Leuten so überzeichnet und das als Humor verkauft und das zündet nicht immer. Bei mir zumindest. Das stimmt. Vor allen Dingen ist das, muss man sagen, das sind auch so die einen Seiten. So sehr das hängen bleibt bei mir, ist die Serie natürlich trotzdem gealtert. Mhm. Und das waren ja natürlich Art und Weisen, wie man umgegangen ist mit Humor, die ja sehr in den 90ern steckt und die wir heute so nicht mehr haben und über die wir heute auch zu Recht Kritik haben. Aber das ist auch bei PGSM schön. Es sind eben menschliche Darstellerinnen und man kann sie nicht so karikieren. Ja. Sie haben sich um sehr viel Realismus bemüht in der Charakterdarstellung und das hat super gut funktioniert. Das funktioniert nicht immer in Ceramiu, wo sie manchmal auch in die Karikatur abgehen, aber auch da ist es, weil es Menschen sind, die das machen, nicht immer so extrem. Das mag ich schon, weil der Humor, der oft darauf abzieht, wie schlimm Leute sich aufführen, Reis Großvater zum Beispiel, das ist nicht unbedingt immer meiner, aber ich liebe Sailor Moon auch mit allen Fehlern. Das stimmt. Vor allen Dingen, die Fehler sind ja auch, ich meine, wieder sein eigenes Thema, aber die Fehler sind ja auch der Grund, warum Fanfiction da so eine große Angriffsfläche hat, sozusagen, möchte ich mal so sagen. Das ist ja, im Endeffekt bin ich dankbar um all die kleinen Löcher, die es gibt, weil sonst gäbe es nicht die unsagbaren Mengen von verschriftlichen Stopfungen dieser Löcher. Ja. Rusty, was ist deine Meinung heute zu Sailor Luna? Weil ich weiß, dass du sie früher sehr geliebt hast. Ehrlich gesagt, ich weiß gerade echt nicht. Ich müsste nur mal PGSM schauen, um wirklich mir noch eine Meinung zu bilden, ehrlich gesagt. Mhm. Ich meine, ich fand ihre Fähigkeiten ganz witzig, aber es war auch ein bisschen so, wie heißt es, so Comic Relief manchmal. Mhm. Sie war, ja. Und halt auch der Chibiusa-Ersatz. Ja. Und die Schauspielerin hat es schon gut hingekriegt. Aber das ist eine undankbare Rolle, 12 zu sein und der Mentor sein zu sollen für einen Haufen Teenager. Ja, ich würde noch eine Aufwärmfrage machen und dann können wir voll nochmal auf unsere Herzensverbindungen und Themen und alles Fandom eingehen. Das machen wir gerade schon die ganze Zeit. Ja, das. Ach. Ich versuche mich zu beherrschen. Okay, ich würde nochmal auch zum Kindler nochmal Was ist sonst noch so ein Lieblingsthema in Sailor Moon? Ein Lieblingsarc oder eine Lieblingsverwandlung, eine Lieblingsattacke, ein Lieblingskonflikt, irgendwas, wo du sagst, ein wiederkehrendes Ding in Sailor Moon, das du sehr magst? Ich meine, ein bisschen hast du schon gesagt, aber ich frage nochmal Rusty. Hast du ein Lieblingsding? Seltsam. Also, ich wollte zuerst sagen, das ganze Prinzip mit dem Silberkristall, aber ehrlich gesagt, das ist nicht mein Ding, weil das irgendwie so ein bisschen so verwirrend ist. Es ist im Manga besser gemacht als im Anime. Im Anime hast du den Silberkristall und fertig. Und ich bin dann auch nicht so weit gekommen im Anime, aber im Manga hast du tatsächlich das Problem mit diesen zwei Silberkristallen, wenn die aufeinander kommen. Das war dann schon mal, was ich zumindest eine Weile lang gemocht habe. Und als Lieblings-Arc, ich weiß gerade echt nicht. Ich kann bloß von denen sagen, die ich am meisten gesehen habe. Heißt also, es wäre vielleicht der ganze mit diesem, wie heißt dieser Baum? Ja, der heißt der Baum des Lebens im Deutschen, oder? Doom Tree, ja, der, ja, genau. Dem Doom Tree, da war die Auflösung ganz gut, aber den mochte ich von der Zeichnung, ich mochte die Figuren, weil sie schön aussehen. Die Geschichten nicht so, aber der ist und was schön, ich glaube ich ja ganz witzig fand, war immer dieser weiße Mondritter immer, der aufgetaucht ist. Das fand ich so furchtbar, ja. Ja. Ja. Aber ja, witzig ist er. Ja, ja, das Heldentum, das hält sich ja Tuxedo Mask sonst zurück. Und ich hatte ja erwartet, als ich es mit Jungs geguckt habe, dass die voll auf Tuxedo Mask sich einschießen. Aber nein, meine Jungs haben immer für die Senshi, haben die immer angefeuert. Und wehe, wenn einer Mann was aber getan so hat, dann sind die Jungs mein Mann hat das ja auch als Teenager. Ja, mein Mann hat das ja auch als Teenager gesehen. Das fand ich interessant. Also es ist wirklich für jeden und für alle. Ja. Kurz noch zu Tuxedo Mask. Der ist immerhin noch, seine Auftritte sind meistens immer ganz gut. Das war dann auch was, was Wiederkehrendes im Anime meistens. Du, Sonna! Sorry Leute, technisches Problem. Okay, jetzt kommt der letzte Teil. Wie fändest du im tollen Deutsch? der aktive Teil irgendwo, also wie über Sailor Moon Aktivitäten, über was man mit Sailor Moon macht und auch vielleicht was Sailor Moon mit uns macht. Ja, und, also ja. Fanen, wie ich fane ich ganz aktiv im Moment, ich schreibe. Ich schreibe und ich habe meinen Tumblr. Der Tumblr ist halt so ein bisschen ist ein Sammelsurium für natürlich irgendwie Fanart aller Art, meine eigene wie die von anderen, meistens eher die von anderen. Ein bisschen geeken über alles. Und vor allen Dingen ist es aber eben diese Community von anderen Fanfiction Autoren. Das ist in meinem Fall eher die englischsprachige Community und auch eher Usagi und Mamoru Community, aber das ist so ein ganz warmes Umfeld, wo man sich gegenseitig stützt und gegenseitig eben auch über diese Charaktere, die wir alle leben, diskutiert. Und das genieße ich ganz sehr. Das ist für mich auch so ein bisschen abschalten. Die sind so auch richtig aufgeben. Süß mit dir. Die, ja. Ja, deine Fans, ja. Und die Community insgesamt, ja. Die Community ist wirklich richtig schön. Das ist auch alles irgendwie so ein bisschen. Ich mag das auch, dass so sehr viel sehr auf Augenhöhe ist. Und zwar egal, ob derjenige, die meisten, das ist ja irgendwie auch schön an dem Fandom, die altern halt so ein bisschen mit. Das heißt, viele, viele Leute, da ich als Kind angefangen habe und viele auch als Kind angefangen habe, sind also jetzt in meinem Alter. So um die 30. Und gefällt mir auch ganz viel, aber trotzdem hast du natürlich alle Generationen da. Ja. Und das ist völlig schön, dass da das Alter und das, wo kommst du her, was machst du, etc. völlig egal ist, auch überhaupt gar nicht drüber gesprochen ist, sondern man unterhält sich über diese Charaktere. Und dann gibt's auch eben diese ganzen Meta-Diskussionen. Ja. Ne, das heißt banal, dieses war aber Moro eine Jungfrau, bevor er jemals Usagi kennengelernt hat. über, was ist eben das Frauenbild, das in Sailor Moon verkörpert. Das liebe ich auch so sehr und auch dieser Zusammenhalt. Und das Schreiben erlaubt mir einfach auch so ein bisschen ganz vom Abschalten generell auch so ein bisschen das mitzugeben und das Schreiben und eben auch zu beeinflussen, was eben, wie diese Geschichte vorangetrieben wird und eben die Löcher zu stopfen. Ja. Auch irgendwie, ja, das mache ich extrem gerne. Ich schreibe sowieso extrem gerne. Ich schreibe auch auf eigene Sachen, die ich nicht veröffentliche oder die ich woanders veröffentliche. Aber das ist so ein bisschen, das ist was anderes. Schreiben, man sagt ja generell, Schreiben ist was sehr Einfaches. Fanfiction schreiben muss nicht einsam sein, wenn man so eine Community hinter sich stehen hat. Und Teilen dieser Charaktere. Fanfiction wird ja auch gerne belächelt, oftmals, da es ja einfach als kleinere Literatur gedacht, was ich immer ein bisschen schade finde. Das sagen nur Leute, die nicht schreiben, glaube ich. Ja, nee, doch, das sagen auch genug Leute. Auch genug Leute, die eben Fans sind, die sich dafür halt nicht interessieren, oder? Die dann immer von echten Büchern von reden und von Fanfiction daneben stellen, als wäre das irgendwie eine weniger kreative Leistung, als wenn man sich an Charakteren, die schon besteht, in verschiedenen Settings abarbeitet. Ich finde, im Endeffekt ist das ja eine große Leistung, sich so sehr in Charaktere reinzufassen, dass man sie behält, egal wo man sie einsetzt. Ja. Und Das finde ich, hat Fanfiction mit Cosplay gemeinsam. Jeder hat eine eigene Interpretation von einem Charakter und jeder bringt viel von sich selber mit rein, aber das ist mir früher schon aufgefallen in anderen Fandoms beim Cosplay, wie jeder eine eigene Figur erschafft, und das finde ich klasse. Ich liebe es, all diese verschiedenen Interpretationen derselben Figur zu sehen. Ich liebe es auch, dass es von Sailor Moon so viele verschiedene Canons gibt, und ich liebe die vielen Fanon-Versionen genauso. Ja. Das ist natürlich für mich, ist andersrum auch Fanfiction. Natürlich, also jedes Schreiben ist ja ein Ausdruck seiner. Trägt ja in alles, was man reinschreibt, in alles, was man macht, sich selber mit rein. Das ist bei mir definitiv auch der Fall. Und nicht nur meine Persönlichkeit, eben aber auch so mein Tatendrang und meine Werte. Ja. Vor allen Dingen meine Werte. Gerade wenn ich große, epische Geschichten darüber schreibe, wie Sailor Moon die Welt rettet, und mir ausdenke, wie ich die Geschichte nehmen kann und sie erwachsen machen kann und relevante Themen reinpacken kann, die mir heute wichtig sind. Ja. Und wenn ich dann das große Böse als den großen Bösewicht meiner eigenen Interpretation dieser Serie nehme und mir denke, was braucht denn die Welt heute? Die Welt, wie sie heute ist, was könnte sie denn retten? Und das da reinzubringen, das ist auch eine wahnsinnige genug irgendwie. Natürlich, das bin völlig ich und das sind alles völlig meine eigenen Werte. Ja. Und so alleine schon mal zu verschriftlichen und das dann mit jemandem zu teilen und mit einer ganzen das ist wahnsinnig schön. Und ich das kann stimmt, auch meinen Beruf und alles da total schön reinpacken. Das gibt mir viel. Das gibt mir sehr, sehr viel. Ja. Das ist auch etwas, was mein Mann selber ist auch totaler Geek und war auch Sailor Moon Fan, als er klein war. Er ist zwar eher so der Gamer, aber der liest zum Beispiel, der plant meine Fanfiction mit. Mit ihm diskutiere, brainstorme ich will. Das ist ein Element, das natürlich total schön ist und was mich auch da dran hält, wenn natürlich in meiner Partnerschaft das auch ein Thema ist. Ja. Aber mir sind die Kinder so ein bisschen mit reingewachsen. Haben aber auch ihre eigenen Fandom-Aktivitäten in ihren Fandoms und sehen dann natürlich schon viel eher, was es gibt. Zum Beispiel Fanfiction. Rusty, willst du kurz was dazu sagen? Also ich habe längst nicht so viel Fanfiction gelesen. Und ich glaube, ich habe versucht, bei Pokémon eine zu schreiben, aber ich glaube, ich bin darüber abgestorben. Ja, aber das war einfach so. Er hat ein Logikloch gesehen und gesagt, das geht auch anders. Ja, genau. Und das finde ich eben diesen Impuls, mal was draus zu machen aus dem, was man sieht und hört. Geschrieben habe ich schon lang und das hat zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Dinge für mich gemacht, aber das war immer sehr, sehr wichtig, das Fandom, das Fanfiction lesen, und ich habe in anderen Fandoms früher, in Science-Fiction-Fandoms auch schon Fanfiction gelesen, aber so richtig gepackt hat es mich erst mit Sailor Moon, weil eben die Vielfalt war viel, viel größer, die Themen waren vielfältiger, die Art von Geschichten, größere, kleinere, und es war eben auch mehr online. Ich habe früher eben vieles in Fansigns gelesen. Man hat eben da ein Heft und da sind 5 Geschichten drin und das ist es dann. Und die 5 in einem sehr kleinen Fandom vor allem, mehr hast du dann auch nicht. Dann hast du vielleicht in einem Jahr wieder eine. Und in einem großen Fandom wie Sailor Moon ist es klasse. Also das hat mir, und ich war Mitte 30, als ich erst in diese Fanfiction-Sache eingestiegen bin, und das ist eins von den Dingen, wo ich sage, das hält auf jeden Fall für mich das ganze Sailor Moon auch sehr, sehr lebendig. Geschichten lesen, Geschichten schreiben. Ja, untereinander, das ist in der Community. Also das ist ja auch, gerade im Moment, gerade in der, sage ich mal, englischen Fanfiction-Community, gibt es ja quasi gerade im Moment wieder so ein Aufleben. Und da bin ich gerade mittendrin und das ist wunderschön. Das ist gerade, weil wir uns auch alle gegenseitig so vernetzen. Also, ja. Der Community-Aspekt war für mich unterschiedlich. Ich habe Kontakt gekriegt zu sehr netten Leuten durchs Schreiben oder durch Tumblr, aber ich habe auch sehr viel Fandom-Drama abgekriegt. Und deswegen sehe ich das so ein bisschen gemischt. Also ich fühle mich nicht wirklich zugehörig einer bestimmten Unter-Community oder Community, aber ich bin auf Tumblr, ich lese es, ich reblogge es, ich reagiere manchmal, ich schicke dir schöne Fragen auf deinen Tumblr. Ja, genau. Das mache ich schon alles und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich habe auch, also ein wichtiger Teil von mir im Moment ist die eine Convention, die wir machen im Jahr, wo wir so zufällig reingestolpert sind, das ist die Animuk. Und das ist ein ganz fester Bestandteil und ich sehe die Leute nur einmal im Jahr. Ich bin nicht im deutschen Fandom sehr aktiv, obwohl die Leute nett sind und machen tolle Sachen, aber ich bin einfach nicht so drin. Aber es ist eine... einfach toll, wenn ich hinkomme und sehe, oh, Sailor Moon German hat wieder was Tolles an ihrem Stand oder die Cosplays, unfassbar, die Leute im Cosplay zu sehen, das gibt mir schon wahnsinnig viel und dann spreche ich sie an und dann reden wir darüber, warum sie diese Figur nehmen oder wie sie es gemacht haben, dann mache ich ein Foto, das ist klasse, ich bin inzwischen da auch ein bisschen aktiv in der Anime als Helfer und das ist... die Stimmung ist schön und das ist einfach, das hat mir auch viele andere Serien eröffnet, die ich nicht kannte, aber es gibt immer Sailor Moon, es gibt keine, auch egal, nach 20 Jahren, auch 200 Jahren, es gibt da keine Convention, wo nicht Leute im Sailor Moon Cosplay kommen oder Leute auf einen Sailor Moon reagieren, was sie sehen. Und das an sich ist alleine schon mal irgendwie ein Beweis dafür, dass es etwas ist, was nach 25 Jahren einfach bei uns allen hängen bleibt, dass es überall noch ist. Ja, und die sind so jung, die machen das immer noch. Ja, also genau. Meine Generation, also die Leute, die alle, jedes Alter, wir haben Cosplay in jedem Alter. Früher, also die ersten Animux hatte ich schon den Eindruck, die sind jetzt aber schon alle viel jünger als ich. Und das Angenehme am Helfersein war, dass da auch ein paar Ältere dabei waren, aber inzwischen die Gäste auf der Anime, jedes Alter, alles. Es gibt alles und alle und das ist wirklich klasse. Die Leute haben gute Laune, man feiert das und man spürt das auch, man ist mittendrin. Das ist sehr, sehr schön. Ja. Ich weiß nicht, ob alle Conventions so sind, aber unsere ist so und das ist wirklich klasse. Und ja, vieles sieht man online, aber für mich war jetzt auch neu, dass ich Sierra Muse angefangen habe zu schauen. Das mache ich auch erst seit 1 oder 2 Jahren, weil ich irgendwie das Pech hatte am Anfang, als ich in eine reingeschaut habe, dass ich, die haben auch einen Humor, der bei mir nicht zündet. Und wenn man die als erste sieht, die sogenannten humorvollen Szenen, dass, damit habe ich nicht viel angefangen und dann irgendwann bin ich reingekommen und ich... Du, Sonna! Sorry Leute, technisches Problem. Okay, damit kommen wir langsam zum Ende von unserer ersten Episode. Vielen Dank alle, die bisher dran geblieben sind. Vielen Dank, Flora.